Deutschlandfunk, Hintergrundpolitik. Gewalt im Schatten der Trikolore. Islamischer Antisemitismus in Frankreich. Eine Sendung von Peter Hölzle. Je ne peux plus garder votre enfant. Ich kann Ihr Kind nicht in meiner Schule behalten, weil man weiß, dass es jüdisch ist. Es wird schikaniert. Ich kann nicht für seine Sicherheit garantieren. Sie müssen es von der Schule nehmen. Vous devez donc le changer de collège. Ein Beispiel aus dem Pariser Schulalltag von heute. Leider kein Einzelfall. Der es erzählt, weiß, wovon er redet. Marc Nobel ist Wissenschaftler und gehört dem CRIF an. Hinter der Abkürzung verbirgt sich der Conseil représentatif des institutions juives de France, der sich als die Vertretung der französischen Juden gegenüber dem Staat versteht und in der Rue Broca im Pariser 5. Arrondissement seinen Sitz hat. Das Gebäude ist bewacht. Zwei Polizisten patrouillieren. Einer sitzt in einem Wachhäuschen. Hat man es passiert und das Haus betreten, läuft eine Personenüberprüfung ab, wie sie der Reisende über sich ergehen lassen muss, wenn er nach Israel fliegt. Die Sicherheitsvorkehrungen geben einen Vorgeschmack auf das, was Marc Nobel berichtet. Für 2002 stellen wir 193 gegen Juden verübte Gewalttaten und 731 Gewaltandrohungen fest, die das Innenministerium statistisch erfasste, nachdem vor Gericht Klage erhoben worden war. Die Zahlen gewinnen ihr Gewicht erst, wenn man sie mit dem vergleicht, was vorher war. Und vorher, genauer gesagt bis zum Jahr 2000, herrschte weitgehend Ruhe. Bis dahin notiert die Statistik des französischen Innenministeriums eine geringe, wenn nicht gar verschwindend geringe Anzahl antisemitischer Gewalttaten. 1995 2, 1996 eine, 1997 3, 1998 eine und 1999 9, 2000 dann aber plötzlich 119 und 2002, bisheriger trauriger Höhepunkt, 193. Die Explosion der Gewalt im Jahr 2000 und erst recht die im letzten Jahr äußerte sich unter anderem in Bombenattentaten, Brandstiftungen, Schändungen jüdischer Einrichtungen, Einbrüchen und Drohungen gegen sowie Angriffen auf Personen, bei denen 28 Juden verletzt wurden. In einem vor kurzem von der französischen Menschenrechtskommission veröffentlichten Bericht zu Händen des Premierministers Raffarin sind solche Untaten neben anderen generell rassistischen und fremdenfeindlichen Delikten erfasst. Hier eine kleine Auswahl, die sich auf den Großraum Paris beschränkt. 10. Oktober 2000. Um 21.20 Uhr werden drei Molotow-Cocktails gegen die Synagoge des Ulis geschleudert. Zwei explodieren und verwüsten das Erdgeschoss. 24. Februar 2002. Im Quartier Saint-Paul wird ein Jugendlicher beim Fußballspielen von drei anderen Jugendlichen mit spitzen Gegenständen angegriffen, weil er ein T-Shirt mit aufgedruckten hebräischen Buchstaben trägt. Die ihm beigebrachten Stichwunden müssen im Krankenhaus genäht werden. 26. März 2002. Einbruchdiebstahl im jüdischen Gemeindezentrum Le Chenet. Mitgenommen werden Telefon und Überwachungsgerät. Dagelassen werden Inschriften: Es lebe Arafat, es lebe das freie Palästina. 3. April 2002. Im Vorort Bobigny werden ein Jude und seine beiden Söhne auf der Straße von einer Bande Jugendlicher beleidigt und bedroht. Wir wissen, wo du wohnst. Wir werden dir die Bude abbrennen. Unverzüglich begeben sich die Bedrohten zum nächsten Polizeirevier, um Anzeige zu erstatten. Auf dem Weg dorthin stoßen sie auf eine andere Bande, die sie mit dem Ruf »Ihr werdet alle sterben, wie unsere Brüder dort unten« übel zurichtet. Am späten Nachmittag desselben Tages brennt der Bus der jüdischen Schule Schneeor in Aubervilliers aus. Zwei andere Schulbusse werden stark beschädigt. 26. Juni 2002. Ein frommer Jude, der in einem koscheren Lebensmittelgeschäft in der Pariser Rue Merlin arbeitet, wird von einem Messerstecher von hinten attackiert, der ihm 12 Wunden in Hals und Schulter beibringt. Nur ein rascher Krankenhaustransport rettet ihm das Leben. 13. November 2002. Studenten der Universität Nanterre hindern jüdische Kommilitonen am Betreten ihres Verbandslokals. Sie schwenken palästinensische Fahnen und Plakate mit der Aufschrift »Kehrt in eure Synagogen zurück, hört auf, unsere palästinensischen Kinder zu massakrieren.« Nicht genug damit und jüngstes Beispiel: In den frühen Morgenstunden des 26. Juli 2003 wird in der Synagoge des Pariser Vorortes Saint-Denis eingebrochen. Die Täter beschmieren die Wände mit antisemitischen Parolen, beschädigen Bücher, Gewände und Kultgegenstände, zertrümmern die Büroeinrichtung und lassen die Opferstöcke mitgehen. Überraschend sind nicht nur Vielzahl und Verschiedenartigkeit der antisemitischen Vergehen. Überraschend ist auch, dass sie sowohl im Jahr 2000 als auch im Jahr 2002 in der Gewaltstatistik des französischen Innenministeriums jeweils den Spitzenplatz einnehmen und diejenigen Bevölkerungsgruppen deutlich hinter sich lassen, die bis dahin als die hauptsächlichen Opfer von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit galten, die Franzosen nordafrikanischer Herkunft wie nord- und schwarzafrikanische Einwanderer. Gegen diese richteten sich laut Statistik im Jahr 2030 und im Jahr 2002 120 Gewalttaten, gegen Juden dagegen in denselben Jahren 119 bzw. 193 Gewaltaktionen. Juden waren in dieser Zeit auch ungleich häufiger Opfer von Gewaltandrohung. Im Jahr 2000 über 600 Mal, im Jahr 2002 über 700 Mal. Demgegenüber kamen die nord- und schwarzafrikanischen Bevölkerungsgruppen glimpflicher davon. 2000 waren sie knapp 130 Mal, 2002 gut über 250 Mal betroffen. Angesichts dieser Zahl trifft Marc Nobel eine für Frankreich wenig schmeichelhafte Feststellung. Deshalb ist die jüdische Gemeinde Frankreichs heute wahrscheinlich die am häufigsten angegriffene. Der Antisemitismus ist um vieles heftiger, weil er sich ausdauernder und extremer präsentiert, als ihm dies andernorts möglich ist. Dieser Einschätzung Nobels widerspricht Dominique Vidal, der stellvertretende Chefredakteur der Monatszeitschrift Le Monde Diplomatique und Autor mehrerer Bücher zum Judentum und zum Nahostkonflikt, ist ebenfalls Jude, steht dem CRIF, dem Repräsentativrat der französischen Juden, dem Knobel angehört, aber kritisch gegenüber. Für Vidal steht zunächst einmal eines fest. Il n'y a pas de pousser antisémite dans la population française. In der französischen Bevölkerung gibt es keinen antisemitischen Schub. Alle seriösen Erhebungen bestätigen, die Ablehnung des Antisemitismus ist überwältigend. Sicher existiert ein harter antisemitischer Kern, der sich heute freier äußert als früher, aber weniger als 10% der Bevölkerung repräsentiert. Wie erklärt sich bei einer so entschieden judenfreundlichen Grundhaltung des französischen Volkes dann aber die ab Mitte September 2000 losgetretene Lawine judenfeindlicher Gewalttaten und Gewaltdrohungen, die im letzten Jahr nochmals anwuchs? Die Antworten auf diese Frage fallen bei unterschiedlichen Standpunkten naheliegend unterschiedlich aus, sind aber in einem entscheidenden Punkt identisch. Über die Ursachen der plötzlichen Antisemitismuswelle herrscht Konsens. Marc Nobel vom Repräsentativrat der französischen Juden meint: Seit etwa 2 Jahren haben wir die ersten Anfänge einer neuen Judenfeindschaft, die sich am israelisch-palästinensischen Konflikt entzündet. Ein Antisemitismus, der hauptsächlich die sehr Jungen erfasst, die sich mit den Palästinensern identifizieren und ausschließlich deren Leiden vor Augen haben. Seit 2 Jahren, praktisch seit Ariel Sharons Besuch auf dem Tempelberg, ertragen wir Tag für Tag Angriffe, Gewalttaten und Einschüchterungen, die wir 40 Jahre lang nicht gekannt haben. Man wirft den Juden ihre Solidarität mit Israel oder ihr Interesse für Israel vor. Der Hintergedanke dabei ist klar. Wir lassen euch in Ruhe, wenn ihr sagt, dass ihr Israel nicht mögt. Der Journalist Dominique Vidal stimmt bezüglich der Ursachen der antisemitischen Gewaltausbrüche mit Knobel überein. Auch er führt sie auf die Zuspitzung des israelisch-arabischen Dauerkonflikts zurück. Allein schon diese Feststellung grenzt die aktuellen Äußerungen der Judenfeindschaft vom herkömmlichen französischen Antisemitismus ab, der seine Heimstatt traditionell im Rechtsextremismus hat. Aber da nach der Statistik des Innenministeriums nur 3 der 2002 begangenen 193 antijüdischen Gewalttaten auf dessen Konto gehen, scheidet er als Motor solcher Delikte weitgehend aus. Offensichtlich handelt es sich hier überwiegend um eine neue Form von Judenfeindschaft, die auch mit den anderen bekannten Varianten des französischen Antisemitismus nichts zu tun hat. Weder mit der extremen Linken, noch der des französischen Nationalismus oder der des streng papsttreuen katholischen Integrismus. Die 2002 festgestellten antisemitischen Gewalttaten führten zur Verurteilung von 77 Personen, von denen 55 magrebinischer und 6 afrikanischer Herkunft sind und aus sozialen Spannungsvierteln kommen. Hält die Gewaltstatistik des Innenministeriums fest und zeigt die Richtung an, aus der diese neue gewaltbereite Variante der Judenfeindschaft stammt. Ähnliches gilt zum Teil für die Herkunft der 2002 registrierten über 700 Gewaltandrohungen, meist herabwürdigende Graffiti, aber auch schriftliche und mündliche Pöbeleien, Bombendrohungen und Flugblätter. Über den Täterkreis, dem diese Delikte angelastet werden, notiert die Statistik: Diesen Vergehen sind 85 Verhöre gefolgt. Unter den Verhörten waren 46 Jugendliche magrebinischer Herkunft, 5 Rechts- und 2 Linksextremisten. Nur 59 dieser Taten lassen sich mit einiger Wahrscheinlichkeit dem rechtsextremen Milieu zuweisen. Verschiedene andere Einschüchterungsvergehen, genau gesagt 202, meist Graffiti und leichtere Diebstähle, aber auch Bombendrohungen und Flugblätter, können aufgrund ihrer Form und den Orten, an denen sie auftauchten, Personen aus sozialen Spannungsvierteln zugeschrieben werden, die ihre Solidarität mit der arabischen Welt demonstrierten. Mehrere dieser Wandparolen bekundeten offen ihre Unterstützung für das Netzwerk von Bin Laden und waren begleitet von antijüdischen Botschaften, in bestimmten Fällen sogar von Nazi-Symbolen, vor allem Hakenkreuzen. Zeigt sich somit auch bei den antisemitischen Gewaltandrohungen ein massiver Rückbezug auf arabisch-islamische Tätermilieus, so lässt sich hier im Gegensatz zur Gewaltstatistik doch keine eindeutige Mehrheit entsprechend motivierter Delikte feststellen. Die Statistik des Innenministeriums konstatiert jedenfalls, dass von den 731 antisemitischen Gewaltandrohungen, die im Jahr 2002 registriert wurden, sich eine Mehrheit, nämlich die 468 verbleibenden Androhungen, mangels Beweises nicht bestimmten Gruppen zuordnen lassen. Berechtigt die Gewaltstatistik des Innenministeriums dazu, in Frankreich seit dem Herbst 2000 von einem neuen, einem islamischen Antisemitismus zu sprechen, der sich an der Verschärfung des israelisch-palästinensischen Kleinkriegs entzündet? An dieser Frage scheiden sich die Geister. Marc Nobel vom Repräsentativrat der französischen Juden bejaht die Frage unter Einschränkung. Ich würde sagen, es ist ein Antisemitismus, der eng mit dem Konflikt im Mittleren Osten verbunden ist. Die Feststellung Nobels will Frankreichs prominentester Muslim, Daniel Boubacar, nicht gänzlich leugnen. Der Rektor der großen Moschee von Paris, der kürzlich erst zum obersten Vertreter aller in Frankreich lebenden Muslime bestellt wurde und für einen liberalen und modernen Islam in einem laizistischen Staat kämpft, sieht ihn freilich als ein Randphänomen an, das keine Zukunft hat. Vielleicht verfängt dieser Antisemitismus bei relativ jungen Leuten in den Vororten wegen der Nahostprobleme. Fernsehbilder, die den traurigen Anblick zerstörter Häuser und getöteter palästinensischer Kinder zeigen, für die die israelische Armee verantwortlich ist, können in der Tat antisemitische Reaktionen provozieren. Aber das geht vorüber. Ähnlich zurückhaltend äußert sich ein großer Vertreter des französischen Judentums. Maître Theo Klein, bedeutender Anwalt und renommierter Buchautor, war selbst einmal Präsident des Repräsentativrates der französischen Juden. Je crois que tous ces événements sont liés. Ich glaube, all diese Vorfälle sind eng mit zwei Phänomenen verbunden. Ein erstes Phänomen ist der heftige Konflikt, der Israelis und Palästinenser konfrontiert. Das zweite Phänomen, das an das erste anknüpft, ist die starke Solidarität, die einerseits die jüdische Gemeinschaft gegenüber den Israelis und andererseits die arabisch-muslimische Gemeinschaft gegenüber den Palästinensern empfindet. Inmitten dieser Konfrontation beider Solidaritäten steht eine Jugend maghrebinischer Herkunft, die in Frankreich ihren Platz noch nicht gefunden hat, aber auch, so nehme ich an, keinen angestammten Platz mehr in Nordafrika besitzt und sich folglich gewissermaßen nur mit der Sprache der Gewalt verständlich macht. Übrigens richtet sich die Gewalttätigkeit dieser Jugend auch gegen andere Ziele, nicht nur gegen Juden. Wenn man sich also auf eine wirklichkeitsnahe Analyse stützen will, muss man sich klar machen, dass es sehr wohl Taten gibt, die antijüdisch oder antisemitisch genannt werden können, aber es gibt keine antisemitische Bewegung, die als eine französische charakterisiert werden könnte. Die Matadore einer solchen Bewegung, so denke ich, können sich allenfalls dort ausbreiten, wo es eine starke jüdische und eine starke maghrebinische Gemeinde gibt. Nicht von ungefähr ereignen sich diese Zwischenfälle vornehmlich da, wo diese beiden Gemeinden dicht aufeinander wohnen. Là où justement cohabitent ces deux communautés. Diese Stellungnahme Theo Kleins setzt sich von jener Marc Knobels ab. Während dieser als Vertreter des Repräsentativrates der französischen Juden, wenn nicht einen direkt islamischen, so doch einen vom israelisch-palästinensischen Konflikt inspirierten Antisemitismus bejaht, verneint ihn Klein. Es gibt seiner Meinung nach zwar neuerdings in Frankreich einen Anstieg antisemitischer Untaten, die zum Teil auf das Konto junger Franzosen nordafrikanischer Herkunft gehen, von einem islamischen Antisemitismus, ja überhaupt einem neuen Antisemitismus, will er aber nichts wissen. Seine Einstellung teilt Dominique Vidal. Unter Bezug auf den zitierten Bericht der französischen Menschenrechtskommission über Rassismus und Fremdenfeindlichkeit urteilt der Journalist vom Monde Diplomatique über das Täterprofil der Jugendlichen, die sich an Juden und jüdischen Einrichtungen vergehen. Nous avons affaire à des groupes de jeunes. Wir haben es hier mit Gruppen junger Randexistenzen in städtischen und vorstädtischen Spannungsvierteln zu tun, die Araber sein können oder auch nicht. Wir wissen, dass unter denen, die wegen schwerer antisemitischer Straftaten ins Gefängnis kamen, eine kleine Mehrheit Araber und eine starke Minderheit, immerhin 40-45%, Nicht-Araber ist. Und was sehr wichtig ist, der Bericht der Menschenrechtskommission zeigt, dass in den meisten Fällen die Jugendlichen, die festgenommen worden sind, bereits ein Vorstrafenregister hatten. Das heißt, dass sie etwa Juden, Synagogen oder Kulteinrichtungen angriffen, wie sie Feuerwehrleute, Polizisten oder junge Mädchen angreifen. Folglich handelt es sich hier um ein französisches Sozialproblem, das sich in dem Maß antisemitisch oder rassistisch einfärbt, in dem das Umfeld ein Schauspiel wie etwa das der israelischen Armee im Kampf gegen die Intifada bietet. Die zweite palästinensische Intifada nährt Aufruhrgefühle, ja Hassgefühle, die diesen oder jenen Jugendlichen dazu bringen können, sich entsprechend zu äußern oder zumindest dies als Vorwand für neue Straftaten zu nehmen, die sich diesmal gegen Juden richten. Pour faire de nouvelles violences, comme ils en font d'habitude, mais cette fois contre les Juifs. Die Rückführung der judenfeindlichen Gewaltkriminalität auf die mangelnde soziale Integration junger Franzosen maghrebinischer Herkunft trifft sicher einen wesentlichen Teil des Problems. Nur hilft diese Erkenntnis dem Pariser Vorstadtjuden herzlich wenig. Wenn der sein Kind von der laizistischen Schule nehmen muss, weil es dort nicht mehr sicher ist, oder wenn der auf dem Weg zur Synagoge Prügel zu gewärtigen hat, wird er keinen Trost bei dem Gedanken verspüren, dass er diese Repressalien nicht einer organisierten und ideologisch fundierten, sondern nur einer spontanen, aus der Sozialmisere erwachsenen und von einem fernen Kriegsschauplatz genährten Judenfeindschaft verdankt. Kurz, er wird den Streit, ob er hier mit einem neuen Antisemitismus oder nur mit Saison-Antisemiten konfrontiert ist, als reichlich akademisch empfinden. So oder so, die massiven Angriffe auf eine inzwischen vollständig in die französische Gesellschaft integrierte jüdische Minderheit können, so kritische Beobachter der Entwicklung im Nachbarland sorgenvoll, eben diese Gesellschaft und ihre Regierung nicht kalt lassen. Hier sei Frankreich als Ganzes, als laizistische Republik gefordert. Schließlich habe diese Republik schon 1789 die Glaubens- und Meinungsfreiheit erkämpft und wenig später, 1791, die Juden emanzipiert. Das war Hintergrundpolitik. Heute Gewalt im Schatten der Trikolore. Islamischer Antisemitismus in Frankreich. Eine Sendung von Peter Hölzle. Redaktion Bernd Kalliner. Morgen im Hintergrundpolitik: Wenn Vater Staat den Unterhalt zahlt. Wie die Kommunen säumige Eltern zur Kasse bitten. Es folgen die Nachrichten, danach die Kommentare zu folgenden Themen. Kommandoübergabe der internationalen Afghanistan-Schutztruppe ISAF an die NATO. Rücktritt Charles Taylors in Liberia. Und Eskalation zwischen Israel und Syrien. Und nach den Kommentaren unsere Sendung Politische Literatur.